Da ist nämlich Hans-Peter Friedrich mit aufgeblasenen Backen nach Washington gereist, um da auf den Tisch zu klopfen, und kam als Bettvorleger zurück. Schalt das Radio ein, hört sie was an rein, auf 91,4 FM in Barcelona. Schalt das Radio ein, hört sie was an rein, schalt das Radio ein. Sie sagen Flexibilisierung, wir sagen Lohnraub. Sie sagen Anpassung an den Markt, wir sagen Massenentlassung. Sie sagen Reform, wir sagen Diebstahl. Sie sagen unsere Demokratie, wir sagen eure Diktatur. Sie sagen die Märkte, wir sagen die Spekulanten. Sie sagen unsere Freiheit, wir sagen unsere Unfreiheit. Sie sagen unser Vaterland, wir sagen Niemandsland. 91,4 FM, willkommen zu einer neuen Sendung. Flott ging's her letzte Woche auf unserem Super Kontrabanda-Fest. Da gab's jede Menge Bier, das floss natürlich in Strömen, ganz klar. Es kamen jede Menge Leute. Insgesamt habe ich persönlich weit über 300 Teilnehmer an unserem Kontrabanda-Fest und Konzert gezählt. Und ich habe auch eine kleine Hörprobe vorbereitet, eine kleine Atmosphäre. Die Stimmung auf diesem Fest war klasse. Hören wir mal rein. Contrabanda FM, una valoración de la fiesta, ¿qué tal? Espectacular. Ja, dieser junge Mann sagt, spektakulär das Fest, ganz toll, die Leute, die Musik, wie die Leute da zueinander fanden, das war ganz großartig. Riesenfest, ruft jemand aus dem Hintergrund. Das Fest hieß ganz offiziell 23 Jahre Contrabanda FM, 23 años. Das Ganze fand letzten Samstag statt und offiziell war der Name Funknacht. Hier spricht ein junger Mann über ein tolles Lied, das die Gruppe, die dort aufgetreten ist, Chocoladelia, gespielt hat. Die Revolution wird nicht im Fernsehen übertragen. La Revolución no va a ser retransmitida por televisión. Es gab DJs, DJ Hum und den DJ Fusionista. Das Ganze fand statt in einem ganz tollen, riesigen Saal im Espai Jove Las Bassas hier in Barcelona. 23 Jahre. Freies Radio, das kann man kaum glauben. Dann habe ich ein paar Zuhörer interviewt, die meinen ganz toll, der Saal, das klingt riesig, toller Sound im Saal. Auch dieser junge Mann sagt, ganz toll gemacht, riesen, fehlte ganz klasse. Festival impressionant. Fantástico, 23 años como yo. Ya tengo hijo. Buenísima. Buenísima, sin adjetivos que puedan calificar todo lo buena que era. Porque habéis fiesta. Lo mejor, esas son palabras mayores. La mejor fiesta de este año. Sí, la mejor. Contrabanda. Solo estoy un bisschen ironisch. La mejor radio del mundo. Contrabanda, das beste Radio der Welt. Das beste Fest. Die jungen Leute übertreiben hier natürlich ein bisschen, aber es hat Spaß gemacht. Ein junger Mann meint, die Musik wäre ihm zu aggressiv. Dieser junge Mann beschwert sich, er meint, das ist ein Radio, das wenig Rockmusik zu bieten hat, den Leuten. Das muss sich jetzt ändern. Mehr Rock und weniger Dummheiten, meint er. Muy positiva, ha venido mucha gente. Yo no sé si porque sea contrabanda o por los grupos, pero muy positiva y decir que hoy nos hemos. Dieser Radiomann, der übrigens auch zum Radiokollektiv gehört, bemerkt sehr positiv alles. Es sind sehr viele Leute gekommen. Französische Freunde waren auch da. Dann bin ich ab und zu immer mal reingegangen in den Saal und habe da die Atmosphäre aufgefangen. Die anderen Interviews habe ich zum Teil draußen vor der Tür gemacht, in der Vorhalle. Wo ich selber übrigens auch eine kleine Aufgabe hatte. Ich saß an der Kasse. Ich habe die Eintrittsgelder kassiert, beziehungsweise die Eintrittskarten verkauft und den Leuten dann Stempel auf die Hand gedrückt. 23 años, una valoración, Sonia. Bueno, creo que para tener 23 está en un momento un poco viejuno y que necesita renovarse. A ver si entra más gente y todo. Ein Mitglied unseres Radiokollektivs bemerkt hier, Sonja, dass wir uns doch erneuern müssten. Wir sind doch weit über 30 zum Teil, viele Leute. Und deshalb sollte man doch neue, frische, junge Kräfte ins Radio reinholen. Per la llibertat d'expressió, 23 anys. Ja, das war eine kleine Stimmungs Kontrabanda FM Bildaufnahme, die ich selber gemacht habe, das freie am vergangenen Samstag Radio in Barcelona. 23 Jahre Meinungsfreiheit im Rundfunk. Das Tolle war übrigens, der Eintritt kostete so gut wie nichts. FM. 23 years of independent non-commercial radio for the freedom of expression. Das Tolle war auch, der Eintritt nannte sich noch nicht mal Eintritt. Das hieß noch nicht mal Eintritt, das hieß einfach nur ein Hilfsbon. Es wurden Hilfsbons an die Teilnehmer vergeben für 5 Euro und dafür bekamen sie auch sogar noch ein Geschenk. Und zwar eine CD mit Musik und Jingles von vergangenen Kontrabanda-Sendungen und vergangenen Kontrabanda-Radioprogrammen. Also sehr toll. Das Ganze ging dann bis in den frühen Morgen hinein. Eine illustre kleine Schar von Zechern zog sehr angeheitert noch in Richtung Stadtzentrum, ich inmitten. Und da vergnügten wir uns noch mit einem kleinen Bierfass, das wir aus dem Konzertgetümmel gerettet hatten. Jo, das war's. Kontrabanda FM, super Fest letzten Samstag. Und ein großer Erfolg auch, sogar finanziell. Wir haben ein paar kleine bescheidene Einnahmen gehabt und können davon eventuell dann auch neue Geräte für unser Studio kaufen. Jo. Sieht man eine öde Gegend, bis zum Horizont ein wirres Licht. Irgendwo in einer weiten Welt gelegen und alles ist umringt vom Nichts. So weit das Auge reicht, ein Feld aus Stein, wie für die Ernte ausgesät. Sinnlos drauf zu hoffen, dass sie Blüten treiben und wir stehen mitten in dem Bild. Wir sehen uns an und nirgends sonst ist Leben. Zeig auf dich und du auf mich. Und ich sag toll, wie soll's jetzt weitergehen? Und du sagst, naja, so wie immer, Schritt für Schritt. Dann kommt ein Haus und an der Tür sind Bären. Jemand singt ein nagelneues Lied. Als wenn's die ersten schönen Tage wären und alles um uns glänzt und scheint und blüht. Als wenn's die ersten schönen Tage wären und alles um uns glänzt und scheint und blüht. Wie eingangs gehört, Riesenfest letzte Woche Samstag im Espace Jove Les Bassas. Da hatten wir riesig viel Spaß mit toller Musik, tollen Leuten. Und der Saal war, ich wiederhole nochmal, gerammelt voll, was uns natürlich besonders erfreut hat. Denn es gab auch eine ganz kleine finanzielle Gewinnmarge für uns, die wir dann wieder für Radiofinanzen verwenden können. Ich danke erstmal von hier aus allen Leuten, die gekommen waren. Und ihr wart toll, Leute. Ganz klasse. Dann nach Haus, die Jahre sind vergangen, ich ging niemals ein, immer nur aus. Und dieses Labyrinth, in dem ich mich versteckt habe, ist mit der Zeit so hoch gewachsen, dass es meine Sicht verdeckt hat. Und diese Welt voller Farben, wunderschön und niedrig. Alles, was blieb, ist der Rahmen, aus dem sie gefallen ist. Ich hab nach Schätzen gegraben, ich stand knietief im Dreck. Ich hatte meinen Kopf in den Wolken und auf einmal war er weg. Ich hatte die Taschen voller Gold, ich durchkreuzte das Meer. Und ja, ich hatte mal eine Heimat, aber das ist lange her. Dieses Bild hatte Farben, so rein und so still. Alles, was blieb, ist der Rahmen, aus dem ich fall. Das Schicksal am Kragen, ich zog der Wehmut an den Ohren. Ich hab das Monster gekillt, doch dann den Faden verloren. Schönes Lied, etwas melancholisch, von Kit Kopphausen. Gesungen von Herrn Giesbert zu Kniephausen, daher auch der Name. Kopphausen, Kniephausen. Noch einmal guten Morgen. Ich begrüße auch mittlerweile Werner, der ist hier im Studio. Hallo. Dann begrüße ich dich und alle Hörerinnen und Hörer auch und mich selber auch. Und dann können wir ja anfangen. Wir könnten zum Beispiel anfangen heute mit der kontinentalen Misere. Es gibt nämlich einen EU-Bericht, der ist Anfang der Woche erschienen und der erzählt uns etwas über den Zustand der Europäer. Da heißt es direkt, viele Europäer stecken trotz Arbeit in Armut. Arm trotz Arbeit. Das ist ein altes US-amerikanisches Prinzip, getting poor by working, dass man mit harter Arbeit noch nicht mal sein Essen, seine Wohnung und seine Kleidung bezahlen kann. Das war bisher eigentlich ein nordamerikanisches Phänomen. Das begann schon in den 70er Jahren, nachdem der New Deal, der doch etwas Fortschritt in die amerikanische Arbeiterklasse gebracht hatte, von der herrschenden Klasse aufgekündigt worden war. Und dann ging es einfach nur noch um den nackten Profit. Also wie gesagt, arm trotz Arbeit. Immer mehr Menschen der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion haben nur das Nötigste zum Leben, obwohl sie arbeiten gehen. Wer einmal arm ist, so der Bericht, bleibt trotz Job in der Hälfte der Fälle in der Misere stecken. Das ist ein Ergebnis des neuen Sozialberichts, den die EU-Kommission am Dienstag in Brüssel vorgestellt hat. Worum geht's? Schuld daran seien Teilzeitarbeitsstellen und schlecht bezahlte Minijobs, die nicht genug Einkommen lieferten. Leider ist es nicht mehr so, dass ein Arbeitsplatz einen ordentlichen Lebensstandard mit sich bringt, bilanzierte EU-Sozialkommissar László Andor. Die Krise habe diese Phänomene der sogenannten Erwerbsarmut verschärft. Betroffen seien vor allem Menschen in Ost- und Südeuropa. Der EU-Kommissar forderte, wir müssen die Aufmerksamkeit nicht nur darauf richten, neue Jobs zu schaffen, sondern wir müssen auch auf die Qualität der Jobs achten. Er rief die EU-Staaten dazu auf, für vernünftige Arbeitsbedingungen zu sorgen. Da kann er lange aufrufen. Unter von Armut betroffen versteht die EU-Kommission Menschen, die Schwierigkeiten haben, grundlegende Lebenshaltungskosten zu decken, die wenig arbeiten oder deren verfügbares Haushaltseinkommen nicht mehr als 60% des mittleren Einkommens beträgt. Etwa ein Viertel der Europäer sei von Armut oder Ausgrenzung bedroht. Ja, Sie haben richtig gehört, ein Viertel. Das sind 25%. Das ist jeder Vierte, den man auf der Straße sieht. Obwohl die Euro-Länder im vergangenen Jahr aus der Rezession gekommen sind, so heißt es, je nachdem wie man Rezession definiert, verharrt die Erwerbstätigkeit auf Rekordniveau. Das heißt, die haben aus der Rezession die Arbeitslosigkeit herausgenommen. Die definieren Rezession nicht am realen Zustand eines Volkes, sondern wahrscheinlich am realen Zustand der Exporte und irgendwelcher Gewinnmargen, die da abfallen. Im November 2013 waren nach Zahlen der Statistikbehörde Eurostat 19,2 Millionen Männer und Frauen erwerbslos. Das entsprach einer Quote von 12,1%. Besonders schwierig ist die Lage in Südeuropa. Dem Bericht zufolge sind Frauen trotz gewisser Annäherungen noch immer stärker betroffen. Es bestehen weiterhin hartnäckige geschlechtsspezifische Unterschiede bei Erwerbsbeteiligung, Entlohnung und Armutsrisiko, heißt es dort. Von einer Verantwortung des von der Troika betriebenen Krisenmanagements für Jobvernichtung und fortschreitende Verarmung, etwa in Griechenland oder Portugal oder Spanien, wollte Andor derweil nichts wissen. Diese Länder sind nicht ganz schuldlos, sagt der EU-Sozialkommissar. Viele Arbeitsplatzverluste sind in der Verantwortung der Staaten selbst zu finden. Hat er ja recht. Was sagen wir dazu? Also zum Thema Rezession ist eben definiert Wirtschaftswachstum. Steigt oder nicht das Bruttoinlandsprodukt? Und da Europa Durchschnitt ist es jetzt ein bisschen besser als vor zwei Jahren, aber natürlich nicht in den südlichen Ländern. Ja. Und das ist die Definition, die die Ökonomen benutzen. Wann sind wir reingegangen in die Rezession? Wann kommen wir raus, wenn zwei Trimester hintereinander das Bruttoinlandsprodukt nicht sinkt? Ja. Aber natürlich diese Hinweise, dass es jetzt wieder langsam besser wird und so, warum sagen die das? Und an was denken die, wenn sie das sagen? Dann denken sie an die Börsenkurse, die jetzt wieder über 10.000 Punkte, gestern sogar, glaube ich, wieder ein bisschen runter, wegen dieser Geschichte in Argentinien da mit dem Peso. Daran denken die, an die Gewinne, die die Banken machen, oder einige Unternehmer, ja, Und schon fangen sie wieder an, Freudengeschrei anzustimmen, ja. Aber das ist natürlich völliger Unsinn für die große Masse der Bevölkerung. Also selbst der Arbeitgeberverband sagt jetzt hier, dass auf keinen Fall die Arbeitslosigkeit wieder sinken würde unter 20%. Also in Spanien haben wir jetzt 26%. Und auch das nicht dieses oder nächstes Jahr, sondern vielleicht langfristiger. Und die Arbeitslosen merken nichts davon. Die Reallöhne sind gesunken. Und wenn jetzt sogar wieder um 0, weiß ich wie viel Prozent Arbeitslose weniger gibt, als im Vergleich zu vor 3 Monaten. Dann warum? Weil sie eben diese Scheißverträge haben, Teilzeitarbeit, befristete Arbeit, Minijobs und so. Und schon fallen sie raus aus der Arbeitslosenstatistik. Also so einfach ist das. Hier aus der Arbeitslosenstatistik in Spanien wurden 190.000 Menschen rausgerechnet, die das Land verlassen haben. Und die 69.000 Personen, die im gleichen Zeitraum einen Job bekommen haben, wie du auch sagst, so prekär und Minijobmäßig, wie auch immer, werden nun als der große Erfolg angepriesen von der Regierung. Es geht ganz leicht aufwärts, heißt es da. Man hat einfach vergessen, diese 190.000 Abgänge, Leute, die einfach weggegangen sind aus Spanien, weil sie hier nicht mehr leben können, die überhaupt damit reinzurechnen. Das heißt, diese Zahlen, diese Mini-Erfolgszahl ist selber noch so schön gerechnet und so verfälscht, dass man sich eigentlich schämen müsste, so etwas zu sagen. Ja, oder? Und auch dazu passt noch ein anderer Bericht, also diesmal weltweit, nicht nur Europa, von so einer Nichtregierungsorganisation von Oxfam Intermon, wo es umgeht um die Ungleichheit des Einkommens und des Vermögens und weltweit. Die stützen sich also auf die Daten von verschiedenen offiziellen Institutionen, muss man sagen, ja, und internationale Organismen. Deren Daten haben die jetzt verwertet. Und zur Vermögenskonzentration auf der ganzen Welt, also wie viele Milliarden Menschen gibt es auf der Welt? Im Moment so ungefähr 7, ne? Dann wären die Hälfte 3,5 Milliarden Menschen. Und in diesem Bericht von Oxfam sagen die jetzt, dass diese Hälfte der Menschheit genau gleich viel Vermögen hat wie 85 Einzelpersonen auf dieser Welt. Ja, muss man sich mal vorstellen. Und weil das eben offizielle Zahlen sind, was da noch nicht mal mitgerechnet ist, was auf den Steuerparadiesen da geparkt ist, ja, das noch nicht mal mit dabei. Ja. Und dieser Bericht wird jetzt in Davos vorgestellt, bei diesem Treffen der Crème de la Crème von Politik und Wirtschaft, wo die sich wieder gegenseitig ihre Sorgen erzählen und sich Gedanken machen, wie sie weiter am besten Geschäfte machen können. Ja. Aber dieser Oxfam-Bericht, der sagt eben, dass diese ökonomischen Eliten die Politik entführt haben, um die Regeln zu manipulieren, ja, und das ist, was stattfindet. Die haben alles Mögliche vor, die wollen die Welt auch mit einer neuen Zeitung beglücken, und zwar mit einer Zeitung, die ist jetzt neu gegründet. Das ist herausgekommen im Zusammenhang mit diesem Weltwirtschaftsforum in Davos. Die heißt World Post, und da schreiben die Reichen und Mächtigen dieser Erde zum großen Teil selbst. Ja, ja, nun schreiben sie auch noch, schreibt die junge Welt dazu. Die Reichen und Mächtigen der westlichen Welt, vornehmlich Milliardäre des Silicon Valley, sowie ehemalige Regierungschefs, also diese Tony Blairs und Schröders und alle diese Drohnen, haben eine neue publizistische Orgie entfacht, ein neues publizistisches Organ, die sogenannte World Post, das von der US-Medienunternehmerin und Herausgeberin Arianna Huffington sowie dem Investor Nicolas Berggruen initiierte Internetprojekt erscheint unter dem Dach der Online-Zeitung Huffington Post, erhält aber einen eigenen Webauftritt. Vorgestellt wird die Zeitung nach Presseberichten auf dem diese Woche beginnenden Weltwirtschaftsforum im Schweizer Davos. Was in der bürgerlichen Gesellschaft herrschende Meinung ist, entspricht seit eh und je der Meinung der Herrschenden. Und die bedienen sich einiger weniger Medienkonzerne, um der Bevölkerung ihre privaten Profitinteressen als dem Gemeinwohl zuträglich zu verkaufen. Insofern ist die geschäftliche Kooperation zwischen dem als vermeintlicher Retter der maroden Kaufhauskette Karstadt bekannt gewordenen Sohn des berühmten Kunstmäzens Heinz Berggruen und der Ex-Gattin eines republikanischen Kongressabgeordneten mit eigenen politischen und publizistischen Ambitionen nicht ungewöhnlich. Zwei Aspekte, so schreibt die junge Welt, sprengen jedoch den Rahmen des sonst üblichen. Erstmal die Auswahl der Autoren und die Reichweite des Projekts. Denn erstens will die zur Hälfte von Berggruen und zur anderen Hälfte vom Huffington Post-Eigner AOL finanzierte Online-Plattform nicht mit herausragenden Publizisten glänzen, sondern mit Texten von journalistischen Laien. Werner, du kannst also auch schreiben. Du kannst dich da melden und kannst dann Text schreiben. Weil ich zu den Reichen und den Mächtigen dieser Welt gehöre. Nein, aber du kannst dich denen andingen als Lohnschreiber. Nur das Interessante ist, du kriegst nichts dafür. Ja. Die wollen das auf freiwilliger Basis machen. Ja. Die Reichen wollen also, diese Reichen, wollen also gratis Schreiber haben für ihre Propagandamaschine. Mache ich doch lieber hier bei Radio Niemandsland weiter. Ja, hier kriegst du aber was. Hier kriegst du Gottes Lohn, mein Sohn. Gut, es geht also darum, dass es sich um eine Weiterentwicklung einer Mitmachmasche handelt, mit der schon die Huffington Post erfolgreich wurde. Autoren werden mit der Aussicht auf eine weitere Verbreitung, auf eine weite Verbreitung durch hohe Klickzahlen dazu gebracht, ihre Artikel kostenlos zur Verfügung zu stellen. Das heißt, da kann man dann seinen Namen 100.000 Mal angeklickt sehen und fühlt sich toll, kriegt aber keinen Pfennig dafür. Nur dass die World Post ihr Anzeigengeschäft nicht auf die unbezahlten Beiträge von mehr oder weniger bekannten Bloggern gründet, sondern auf die Eigenwerbung von Spitzenpolitikern, Topmanagern und Konzernlenkern. Dabei geht es nicht um gelegentliche Gastbeiträge, mit denen sich Zeitungen sonst gerne schmücken, sondern um regelmäßige Meinungsartikel von gewesenen und aktiven sogenannten Entscheidungsträgern, wie dem ehemaligen britischen Premierminister, wie gesagt schon Tony Blair, dem Microsoft-Gründer Bill Gates oder dem Google-Vorstand Eric Schmidt. Deren Ansichten sollen zweitens über den gesamten Globus verbreitet werden. Ja. Für diesen Expansionszweck scheint das Zusammengehen von Berggruen und Huffington ideale Voraussetzungen zu bieten. Denn während der Milliardär mit deutschem und US-amerikanischem Pass, der ist beides, mittels eines eigenen Think Tanks, dem Nicolas Berggruen Institute, MBI, ein weltumspannendes Netz aus einflussreicher und prominenter Persönlichkeiten geknüpft hat, gründet die 2005 gegründete Huffington Post seit 2011 immer neue Ableger außerhalb des Stammlandes USA. Ich glaube, die haben sogar eine spanische Huffington Post gegründet vor einiger Zeit. Ja, das ist eine Zusammenarbeit von Huffington mit verschiedenen größeren Zeitungen in europäischen Ländern, also in Spanien El País, in Deutschland glaube ich Süddeutsche und so. Ja, also bei den bisher ins Spiel gebrachten Autorennamen ist zu erwarten, dass sich die World Post der Verbreitung genau jener Gedanken verschreibt, die in Berggruens Think Tank ausgeheckt werden. Noch mehr Neoliberalismus. Welche das sind, darüber wissen wir seit dem vergangenen Jahr also mehr. Denn Berggruen ließ sich 2013 nicht nehmen, der Öffentlichkeit einiges von dem, was die Teilnehmer der von ihm gesponserten Treffen in der Zentrale des Google-Konzerns in Mountain View diskutiert haben, in einem gemeinsam mit Nathan Gortles geschriebenen Buch vorzustellen, das auf Deutsch und auf Englisch erschien. Es heißt Klug regieren, Politik für das 21. Jahrhundert, ist erschienen bei Herder in Freiburg. Es geht darum, dass die Wähler diesen Herrschaften eigentlich lästig sind. Die Kernthese lässt sich so zusammenfassen. In Demokratien kann es passieren, dass die Wähler Politiker durch Stimmentzug bestrafen, die ihre Entscheidungen allein an den Interessen der Banken und Konzerne orientieren. Das kann passieren in einer Demokratie. Man kann diese Leute bestrafen mit Stimmenabgaben. Man kann die wegwählen, eine andere Partei wählen. Diese Möglichkeit muss ihnen genommen werden. Abhilfe versprechen Veränderungen am Wahlrecht. Stimmen sollen unterschiedlich gewichtet, Parteien geschwächt oder der Handlungsspielraum von Parlamentariern zudem durch nicht gewählte Expertengremien eingeschränkt werden. Alles das passiert ja schon längst durch die Lobbygroups und eben den Kauf von Parlamentariern. Das prangern wir ja hier immer gerne an. Hier ist es ja schon lange so. Schon faktisch so. Ja. In Spanien, dass durch das Wahlsystem garantiert ist, dass immer die Sozialisten und die PP die große Mehrheit stellen. Ja, also die kleineren Parteien werden total benachteiligt. Und das Gleiche werden sie jetzt in Italien übrigens einführen, damit diese kleineren Parteien geschwächt werden. Diese, wie hieß der, Beppo da? Beppo Grillo. Ja, Grillo. Genau. Die Sozialisten haben sich jetzt mit der Berlusconi-Partei zusammengesetzt und werden das durchbringen, auch in Italien. Also von vornherein ausschließen diese Möglichkeit. Also, die Demokratie an sich als Instrument des Volkes schwächen, statt gewählten Politikern eben immer mehr Experten einsetzen, die Troika ist ja auch nichts anderes, dann haben wir sowas wie das Internationale Olympische Komitee aufgeproppt oder den Vatikan, aber eben als Parlament oder als Regierung. Ich glaube sowieso, manchmal habe ich den Verdacht, das Idealbild unserer Politiker hier, der rechten neoliberalen Politiker, ist Saudi-Arabien. Da herrscht eine Königsfamilie und die entscheidet, was da passiert. Das Parlament ist Dekoration und der Rest muss kuschen. Das wollen diese berggrünen Leute uns also da anempfehlen. Das soll passieren. Wie gesagt, Parteien schwächen und Experten, die von ihnen natürlich bezahlt werden, in die parlamentarischen Ausschüsse setzen. Mit ihrer Hilfe sollen dann Rentenkürzungen und die Senkung des Arbeitgeberanteils an den Lohnkosten zum Beispiel künftig außerhalb der bislang üblichen politischen Verfahren beschlossen werden können. Was das Handwerk des Regierens betrifft, empfiehlt Berggrün den westlichen Politikern, ihren Antikommunismus einen Augenblick dahingestellt sein zu lassen und den Blick nach Peking zu richten. Noch ein anderes Ideal der Milliardäre dieser Welt, die wollen natürlich so etwas haben wie einen disziplinierten, im Sinne des Kapitalismus arbeitenden Stalinismus. Wenn es darum geht, also das kapitalistische Wirtschaftssystem auf Dauer zu stellen, kommen ihm immer Methoden in den Sinn, die in einer mehrere tausend Jahre zurückreichenden Tradition autoritärer Staatskunst entwickelt worden sind. Gerade recht. Hierzu passt, dass World Press auch mit der in Hongkong verlegten South China Morning Post kooperiert. Als Mitherausgeber haben sich Berggrün und Huffington mächtige Medienunternehmer und einflussreiche Journalisten auf der ganzen Welt an ihre Seite geholt. Zum Beispiel Juan Luis Cebrian von El País. Dann ein gewisser Dilip Patguanka von Times of India, Yoichi Funabashi von Asia Shimbun, Walter Isaacson von der Time Aspen Institute und Pierre Omidia, eBay First Look Media. Ja, also uns mit ihrer Presse und ihren Medien im Kopf zu scheißen, um uns zu verblöden, das ist diese Methode und eine andere. Gestern Abend tue ich rumzappen im Fernsehen und komme dann auf eine Sendung, ich weiß nicht, ob du die auch mal gesehen hast, ich weiß auch nicht mehr in welchem Kanal, aber jedenfalls, da geht so, natürlich in den USA, da kommen so normalerweise besser gekleidete Herren oder Damen oder auch in Paarform treten die auf und gehen durch die Stadt und fangen dann plötzlich ganz leutselig mit Bettlern und Stadtstreichern zu reden, interessieren sich für deren Probleme, gehen dann hin zum Zentrum, das diese Leute betreut, lassen sich dort erzählen, wo sie Probleme haben und wie viel sie arbeiten und wie schlimm doch alles ist. Oder besuchen die, weiß ich, eine Familie, die ein schwerkrankes Kind hat und mit oder mit einer ganz besonderen Krankheit, aber das Geld nicht hat, Kind zu helfen und es medizinisch versorgen zu lassen oder operieren zu lassen und so verschiedene Situationen, ja. Und die besuchen die einmal, zweimal, dreimal, und großes Interesse für deren Arbeit oder deren Situation. Und dann plötzlich präsentieren sie sich nochmal, ein letztes Mal, natürlich immer mit einer Fernseh- oder Kameramannschaft, die das alles schön filmt. Und dann so schuldbewusst fällt dann der gut gekleidete Herr oder die gut gekleidete Dame in sich zusammen und sagt dann diesen Leuten oder dieser Familie, also ich muss Ihnen was gestehen. Ich bin gar nicht der und der, sondern ich bin Präsident einer Firma, die Millionen macht und so. Und ich möchte Sie bitten, mir zu erlauben, ein kleines Präsent Ihnen zu übergeben. Und dann zückt er einen Scheck, wo dann draufsteht $22.000 oder $25.000. Und die Leute, die reagieren dann normalerweise so, also zuerst denken sie, sie werden verarscht, aber dann fangen sie an zu sehen, dass das stimmt. Und dann fangen sie vor Rührung an zu weinen und fallen dem Multimillionär um den Hals und so. Also solche Dinge werden uns tagtäglich vorgesetzt, um uns zu verblöden. Wie lieb, wie gut sind sie doch alle, die uns ausbeuten. Wie Ernst Busch schon gesagt hat, Almosen statt Rechte. Gut, das ist der Pfennig, aber wo ist die Mark? Niemandsland 91.4 FM. Am 15.01. 1362 gab es ein großes Unglück an der Nordsee, eine verheerende Sturmflut, der Blanke Hans genannt. In meinem Brockhaus-Geschichtskalender sehe ich am Mittwoch, dem 15. folgendes Bild. Eine Landkarte von Nordfriesland um 1240 und dann die gleiche Gegend um 1651 und da sieht man die gewaltigen Landverluste durch die Sturmflut, der Blanke Hans. Als der Blanke Hans über die Deiche kam. Um die erste Jahrtausendwende hatten die Menschen an der Nordsee begonnen, sich und ihr Land mit Deichen zu schützen. Doch die Pest und ihre Folge von Missernten führten im 14. Jahrhundert zu Notzeiten, in denen die ohnehin niedrigen und schwachen Sommerdeiche zusehends verfielen. Als sich am 15. Januar 1362 über der See ein gewaltiger Sturm zusammenbraute, brach das Unglück endgültig über die Küstenregion herein. Chronisten berichten, dass die See 2,5 Meter hoch über die Schutzwelle schlug. Allein in Nordfriesland brachen über 20 Deiche. Die Nordsee überschwemmte bis hin nach Ostfriesland weite Küstenbereiche, Dörfer und Höfe versanken in den Fluten. Tausende Menschen und ganze Viehherden fielen der Katastrophe zum Opfer. Trutz Blanke Hans, Achim Reichel. Heut bin ich über Rungholt gefahren, die Stadt ging unter vor 600 Jahren. Noch schlagen die Wellen da wild und empört, wie damals, als sie die Marschen zerstört. Die Maschine des Dampfers schütterte, stöhnte aus den Wassern, rief es unheimlich und höhnte, trotz Blanke Hans. Von der Nordsee, der Mordsee, vom Festland geschieden, liegen die friesischen Inseln im Frieden. Und Zeugen weltenvernichtender Wut taucht hallig auf hallig aus fliehender Flut. Die Möwe zankt schon auf wachsenden Watten der See und sonnt sich auf sandigen Platten, trotz Blanke Hans. Mitten im Ozean schläft bis zur Stunde ein Ungeheuer tief auf dem Grunde. Sein Haupt ruht dicht vor England Strand, die Schwanzflosse spielt bei Brasiliens Sand. Es zieht 6 Stunden den Atem nach innen und treibt ihn 6 Stunden wieder von hinnen, trotz Blanke Hans. Doch einmal in jedem Jahrhundert entlassen die Kiemen gewaltige Wassermassen. Dann holt das Untier tiefe Atem ein und peitscht die Wellen und schläft wieder ein. Viel tausend Menschen im Nordland ertrinken, für reiche Länder und Städte versinken, trotz Blanke Hans. Immer reicher, kein Korn mehr, fast selbst der größte Speicher. Wie zur Blütezeit im alten Rom staut hier alltäglich der Menschenstrom. Die Sänften tragen Syrer und Mohren mit Goldblech und flitternden Nasen und Ohren, trotz Blanke Hans. Auf allen Märkten, auf allen Gassen, lärmende Leute, betrunkene Massen. Sie ziehen am Abend hinaus auf den Deich, wir trotzen der Blanke Hans Nordseeteich. Und wie sie drohen, die Fäuste ballen, sie gleich aus dem Schlamm der Krake die Krallen, trotz Blanke Hans. Ebben die Vögel ruhen, der liebe Gott geht auf leisesten Schuhen. Der Mond zieht am Himmel gelassen die Bahn, lächelt der protzigen Rungholter Wahn. Von Brasilien glänzt bis zu Norwegens Riffen das Meer wie schlafender Stahl, der geschliffen, trotz Blanke Hans. überall Friede, mehr in den Landen, plötzlich wie Ruf eines Raubtiers in Banden. Das Scheusal wälzte sich, atmete tief und schloss die Augen wieder und schlief. Und rauschende, schwarze, langwege Wogen kommen wie rasende Rosse geflogen, trotz blanker Hand. Schrei, die Stadt ist versunken und Hunderttausende sind ertrunken. Wo gestern noch Lärm und lustiger Tisch, am anderen Tag der stumme Fisch. Heut bin ich über Rumholt gefahren, die Stadt ging unter vor 600 Jahren, trotz blanker Hans. Heute bin ich über Rungholt gefahren, die Stadt ging unter vor 600 Jahren. Das ist der Text einer Ballade von Detlef von Lilienkron. In Nordfriesland veränderte sich mit dieser Grotenmentränke, eben dem Blanken Hans, dieser Sturmflut, allmählich die Küstenlinie. Es entstanden Inseln und Halligen und die zerrissene Insellandschaft, die die nordfriesische Küstenlandschaft an der Nordsee bis heute prägt, nahm Gestalt an. Eine weitere Sturmflut, auch als zweite Grote Mandränke bekannt, ließ 1634 weitere Teile Nordfrieslands für immer im Meer versinken. Achim Reichel, der Sänger, war übrigens früher der Leadsänger von den Rattles, einer deutschen Beat-Gruppe, die damals zusammen mit den Lords, die zwei deutschen, ja, könnte man sagen, Nachahmer von den Beatles oder beziehungsweise den Stones waren, die haben versucht, ja, als Deutsche auch Rockmusik zu machen und haben das sehr gut gemacht damals. Achim Reichel, Sänger von den Rattles. Das Lied stammt aus dem Jahr 1978. Man hört das auch an diesen Synthesizer-Klängen, die da im Hintergrund manchmal so aufheulen, aufjaulen. Tolles Lied. Niemandsland 91.4 FM bei Contrabanda. Und ich denke zu viel nach. Ich warte zu viel ab. Ich nehme mir zu viel vor und ich mache davon zu wenig. Ich halte mich zu oft zurück. Ich zweifle alles an. Ich wäre gerne klug. Allein das ist ziemlich dämlich. Ich würde gern so vieles sagen. Radio Barcelona 91.4. Thank you. Això és Niemandsland. Un programa en alemany. Ràdio Contrabanda, al 91.4, freqüència modulada. Es ist Samstag, der 25. Januar 2014. Willkommen zu den vermischten Meldungen und Katastrophen und kommentierten Nachrichten im Niemandsland. Beginnen wir mit den ARD-Meldungen in 100 Sekunden. Willkommen zur Tagesschau in 100 Sekunden. Machtkampf in der Ukraine. In der Hauptstadt Kiew demonstrieren Anhänger der Opposition auch heute gegen die Regierung von Präsident Janukowitsch. Viele hatten die ganze Nacht über auf dem Maidan ausgeharrt. Vereinzelt kam es zu Zusammenstößen mit der Polizei. Syrien-Konferenz in Genf. UN-Vermittler Brahimi bringt die Bürgerkriegsparteien erstmals an einen Tisch. In getrennten Treffen erreichte er, dass es heute direkte Gespräche zwischen Vertretern von Regierung und Opposition geben wird. Dabei soll es zunächst um humanitäre Hilfe gehen. UN-Generalsekretär Ban verurteilt neue Gewalt in Ägypten. Die Verantwortlichen müssten zur Rechenschaft gezogen werden, forderte er. Ähnlich äußerten sich Vertreter der USA und der EU. Bei Bombenanschlägen in Kairo waren gestern mindestens 6 Menschen getötet worden. Fast 100 wurden verletzt. Proteste in Wien. 6.000 Menschen haben in der österreichischen Hauptstadt gegen eine Veranstaltung der rechtspopulistischen FPÖ demonstriert. Ein Großaufgebot der Polizei schirmte die Veranstaltung ab. Bei Zwischenfällen wurden mehr als 20 Menschen verletzt. Erfolgreicher Bundesliga-Rückrundenstart für die Bayern. Zum Auftakt des 18. Spieltages siegten die Münchner mit 2:0 in Mönchengladbach. Götze und Müller erzielten die Treffer. Für Gladbach war es die erste Heimniederlage der Saison. Das Wetter. Im Südosten etwas Schnee oder Regen, Sonne im Nordosten und im Südwesten. Höchstwerte minus 10 bis plus 6 Grad. Die Temperaturen hier im Studio ungefähr 16 Grad und die Temperaturen draußen ungefähr 15 Grad. Bewölkt, grauer Tag, Wolken über der Stadt. Thema sogenannte Krawalle. Im Zusammenhang mit Gewalt zwischen militanten Linken und Polizisten Ende Dezember gerät der Hamburger Polizeipräsident Wolfgang Kopitsch in Erklärungsnot. Kopitsch hat in einer Pressemitteilung indirekt linksextreme Autonome für einen Angriff auf die Davidwache in Hamburg-St. Pauli verantwortlich gemacht. Alles Lüge. Gewalt als Mittel zur Durchsetzung politischer Ziele, so der Polizeipräsident in dem am 29. Dezember von der Polizeipressestelle verbreiteten Text, ist völlig ungeeignet und kontraproduktiv. Ja, das sollte er seinen Polizisten mal sagen. In einem internen Papier des Landeskriminalamts von Anfang Januar, das sich mit dem Vorfall beschäftigt, findet sich jedoch kein Hinweis auf Linksautonome als Täter. Stattdessen heißt es, als sie, nämlich die Angreifer, sich in Höhe der Davidwache befanden, nahmen Polizeibeamte Sprechchöre unter anderem USP-USP wahr, wie sie aus Fußballeinsätzen her bekannt sind. Weiterhin wurde Pyrotechnik entzündet. USP steht für Ultra St. Pauli, Extremfans des Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli Hamburg. Schon einmal musste die Polizei ihre Darstellung der Ereignisse beim Angriff auf die Davidwache korrigieren, weil sie den Tatort der Attacke auf einen Beamten falsch angegeben hatte. Politisch brisant werden solche Fehler durch die Tatsache, dass es auch der Angriff vom 28. Dezember war, mit dem die Polizei die umstrittene Einrichtung eines Gefahrengebiets in einigen Hamburger Stadtteilen begründet hatte. Das heißt, es gründete auf einer Lüge. Diese Maßnahme war durch eine Lüge entstanden. Ein Polizeisprecher erklärte, statt zurückzutreten oder dass man diesen Mann auch strafrechtlich belangt, erklärte er einfach, er sehe keinen Widerspruch, da es sich um eine generelle Aussage des Polizeipräsidenten zur Thematik Gewalt handele und nicht um ein Ermittlungsergebnis. So viel Macht hat die Polizei mittlerweile in einem demokratischen Staat. Sie kann einfach sagen, was sie will und fast schon machen, was sie will. Sie bekommt von den Politikern immer Rückendeckung. Alles andere bedarf einer gewaltigen Anstrengung, um kriminelle Handlungen, Lügen, Falschmeldungen und solche Dinge zu entlarven und dann auch, wenn es geht natürlich, zu ahnden, zu bestrafen, zu sanktionieren. Ein Riesenthema, das die deutsche Öffentlichkeit nach wie vor beschäftigt, ist der sogenannte Abhörskandal. Die Affäre um das abgehörte Handy der Kanzlerin eskaliert mittlerweile. Der Generalbundesanwalt sieht Gründe, Ermittlungen einzuleiten, jawohl, und stürzt die Regierung in ein Dilemma. Will man eine deutsch-amerikanische Krise riskieren oder blamiert dastehen? Die können also wählen zwischen zwei Gefühlen, die sie haben. Die Empörung, dass sie eben Opfer so einer schmutzigen Abhöraffäre geworden sind, oder die Angst vor den Amerikanern. Die Angst ist groß vor den Amerikanern, niemand würde sich mit ihnen verderben. Die haben die Welt, zum großen Teil zumindest, in ihren Händen, militärisch und finanziell. Die Angst ist also wahrscheinlich größer als die Eigenliebe, oder wie man das nennen soll. Bei dieser Geschichte da mit der Abhöraffäre jetzt konkret mit Merkel, ja, wenn ich mir dieses Paar so angucke, Obama und Merkel, das so, was man eigentlich jeden Tag leider fast in der Zeitung lesen muss, so Gewalt zwischen Mann und Frau, ja, die Frau wird geschlagen und dann tut's dem Mann natürlich hinterher leid und er sagt, ich werde es auch nie wieder tun und tut mir leid und so. Und oder wie die Frau, die Merkel, die tut nichts, die lässt sich das gefallen, so leicht protestieren. Das ist wie wenn die Frauen dann misshandelt werden, nicht die Sache nicht anzeigen, weil sonst die Beziehung zum Mann verschlechtert wird. Ne? Also Wahnsinn, ja. Alle anderen sind natürlich auch betroffen. Er hat auch Männer, wenn man bei diesem Vergleich bleibt, er hat natürlich auch Männer geschlagen. Er hat natürlich auch Hollande und Berlusconi und Rajoy. Und es wurden ja alle abgehört. Es wurden ja alle Staatschefs aller Regierungen der ganzen Welt bespitzelt, systematisch. Alle Handys wurden abgehört. Delegationen von hohen Regierungsbeamten werden natürlich ständig bespitzelt und abgehört. Das ist schon Standard bei der NSA. Das wird auch ganz klar gesagt. Also auf keinen Fall die Beziehung zu den USA verschlechtern, ne? Und der kann hundertmal sagen, jetzt er wird das Handy von der Merkel jetzt nicht mehr abhören. Der hört ja alle anderen Handys ab, also dann kriegt er das auch mit, was die Merkel da erzählt. Er lässt es natürlich zum Teil auch schon wieder leugnen. Man sagt, ja, aber es gäbe gar keine Beweise. Haha. Das heißt, alle Beweise, die Snowden vorgelegt hat, werden jetzt schon wieder in Frage gestellt, obwohl es schwarz auf weiß nachgewiesen ist. Jedenfalls, in Kurzform, was ist passiert? Barack Obama ließ Angela Merkel abhören. Seine Freundin Angie, wie er sagt. Das blieb nicht ohne Antwort. Wir sind nicht mehr im Kalten Krieg, monierte ein Merkel-Sprecher. Die Kanzlerin beschwerte sich persönlich bei Obama. Der, so Merkel-Mitarbeiter, habe zerknirscht reagiert, sofortige Abhilfe versprochen und weitreichende Zugeständnisse angeboten. Auf die warten die Deutschen mittlerweile immer noch. Das Ganze ist schon fast ein halbes Jahr her und nichts ist passiert. Nichts, nichts, nichts. Warum? Die Amis sagen nichts, die Amis blockieren einfach. Aber für Merkel wird die Sache mittlerweile zu einem Problem. Zumal die Enthüllungen aus dem Archiv des Ex-Spions Edward Snowden kein Ende nehmen. Es kommen immer neue Sachen raus. Die Kanzlerin stünde düpiert da, falls die Amerikaner auch sie abfertigen, wie der damalige Innenminister im Sommer abgefertigt wurde. Da ist nämlich Hans-Peter Friedrich mit aufgeblasenen Backen nach Washington gereist, um da auf den Tisch zu klopfen und kam als Bettvorleger zurück. Das heißt, praktisch wurde ihm die Luft aus dem Bauch gelassen, man hat ihn einfach ins Leere laufen lassen und dann hat man nichts mehr von diesem Mann und von dieser Affäre gehört. Unser automatischer Sündenstand. Diese Leute sind natürlich nur mutig und stark da, wo sie auch es sich leisten können, gegen Schwächere, gegen kleinere Länder, gegen Feinde im Inneren, die sie platt machen können. Aber wenn ein großer Verbrecher vor ihnen steht und grinst sie an und sagt, hier, wir können dein Telefon abhören, wann immer wir wollen, wir können mit dir machen, was wir wollen, du bist für uns eine Puppe, dann bückt er sich, küsst die Schuhe und kriecht rückwärts aus dem Raum. Ciao. Na gut, vielleicht habe ich jetzt ein bisschen übertrieben, aber so ungefähr ist die Situation. Es ist wie früher bei Potentaten an Höfen, wo auch die ausländischen Delegationen zum Teil reinkriechen müssen und dann zurückwärts auch wieder rauskriechen müssen. Das gehörte bei einigen Potentaten zum Hofprotokoll. Jedenfalls, die Kanzlerin hat die Dimensionen ihres Problems erkannt, schreibt der Spiegel. Sie hat in der neuen Koalition die Rolle ihres Hauses bei der Aufarbeitung der Späh-Affäre massiv verstärkt. Jetzt gibt's das Problem, wenn die Bundesanwaltschaft ermittelt und ein Ermittlungsverfahren beginnt gegen US-Amerikaner, dann wird das natürlich ein Riesenproblem werden. Was sollen die machen? Sollen die da jemand festnehmen aus der US-Botschaft? Sollen die Amis verbieten, auf deutschem Boden zu landen? Welche Maßnahmen haben die überhaupt? Der Spiegel schreibt hierzu summarisch, ich will das nicht alles verlesen und nicht alles zitieren, schreibt, dieses Dilemma wird wahrscheinlich so gelöst werden, dass nichts passieren wird. Die Sache wird im Sande verlaufen. Es wird ein paar Presseerklärungen geben, es wird ein paar mächtige Worte geben, man wird sich vor die Kameras stellen und irgendetwas verkündigen. Um das Gesicht zu wahren, wird man auch den Amis eine halbherzige Erklärung zu irgendetwas abpressen, aber diese Leute werden weiter spionieren, weiter schnüffeln und aufgrund des Wissens, dass wir wissen, dass wir alle bespitzelt werden, ihre Spitzelmethoden noch weiter perfektionieren und verfeinern. Ja, das ist also wie so ein zögerlicher Versuch, da den ein bisschen ans Bein zu pinkeln und am Ende, oder erklärt sich das Gericht für nicht zuständig. Das wäre ja auch nicht das erste Mal bei solchen Angelegenheiten. Eine andere Lösung wird auch noch angeboten, die der Spiegel ins Spiel bringt, der sagt, die Generalbundesanwaltschaft könnte ein Ermittlungsverfahren einleiten und dann das gleiche Ermittlungsverfahren auch wieder einstellen mit folgender Begründung, dass bei Weiterführung dieses Verfahrens der Schaden für die Bundesrepublik Deutschland größer wäre als der Nutzen. Dazu gibt es einen Paragraphen und den wird man dann bei dieser Gelegenheit rausholen müssen wohl, weil ernsthaft werden die ja nichts machen. Das heißt, die Zivilgesellschaft ist weiter angewiesen, mit eigenen Kräften und eigenen Anwälten gegen diese Spitzelverbrechen, es sind kriminelle Akte, das muss man sagen, vorzugehen, darf aber keinesfalls auf die Mithilfe ihrer Regierungen hier in Westeuropa hoffen. Die lassen uns im Regen stehen, wenn es darum geht, unsere Rechte als Bürger zu schützen, die in der Verfassung ja so toll garantiert sind. XY meldet erste Ergebnisse. Themenwechsel. Die Zeitungen sind mittlerweile voll von der Ukraine, was da alles passiert. Dieser Boxer Klitschko, der treibt sich da immer noch rum und verkündet da seine demokratischen Weisheiten. Dieser Klitschko ist aber selber wahrscheinlich so demokratisch, wie irgendein Boxer nur sein kann, der ordentlich was auf die Fresse bekommen hat. Die Demokratie geht bei dem über den Boxring nicht hinaus. Und es ist übrigens auch symbolisch. Ein Boxer versucht da praktisch sich durchzuboxen und Faschisten stärken ihm den Rücken. Faschisten stürmen nämlich Behörden und zwingen Gouverneure, zum Beispiel in der Westukraine, zum Rücktritt. Ein rechter Fernsehsender ruft die Demonstranten zur Bewaffnung auf. Das sollte man hier mal machen, da hätten wir direkt die Terrorpolizei am Hals und die Leute würden direkt massenhaft verhaftet und abgeschleppt. In der Ukraine haben faschistische Aktivisten mehrere Gebietsverwaltungen unter ihre Kontrolle gebracht. In den westlichen Städten Lwow, Ternopol, Rovno, Lutsko und Ivano-Frankovsk stürmten Gruppen von mehreren hundert Leuten die Behördengebäude und nötigten die von Präsident Viktor Janukowitsch eingesetzten Gouverneure, Rücktrittsschreiben zu verfassen. Auch in Tschernowitschi im Südwesten des Landes wurde die Verwaltung besetzt. In Tscherkassy südlich von Kiew schlug die Polizei einen ähnlichen Angriff zurück und nahm 58 Personen fest. Auch in Zimomir scheiterte ein Sturm auf das Verwaltungsgebäude. Das schreibt die Junge Welt. Dass hinter diesen Aktionen ukrainische Faschisten stehen, scheint nach ihren Selbstzeugnissen wenig zweifelhaft. Über den Sturm der Gebietsverwaltung in Tscherkassy kursiert ein Internetvideo. Darauf ist eine Menge von mehreren hundert vermummten Leuten zu sehen, die vor dem Gebäude mit ausgestreckten Armen Parolen rufen. Ein Film von der Besetzungsaktion in Rovno zeigt, wie die Polizei nach erfolgloser Verteidigung das Gebäude durch ein Spalier der Angreifer abzieht. Diese schreien dazu immer wieder im Wechsel: Ruhm der Ukraine und Ruhm den Helden. Die typische Grußformel der Faschisten. Aufnahmen aus Tschernowitschi zeigen in der Menge die rot-schwarzen Fahnen der faschistischen Gruppe Una Unso. In Kiew besetzten Anhänger der Bewegung Rechter Sektor das Gebäude des Landwirtschaftsministeriums und in der Nationalistenhochburg Lwow rief im dortigen Online-Fernsehsender ZIK-TV ein sogenannter Militärexperte die Kiewer Demonstranten auf, sich zu bewaffnen und so die Polizei vom Einsatz abzuschrecken. Er sagt: Ich war Offizier und weiß, dass nichts einen Soldaten so beeindruckt, wie wenn zurückgeschossen wird, sagte der Mann unter anderem. Also mich erinnert diese Geschichte so ein bisschen an Syrien. Ich meine, dieser Janukowitsch ist ja genauso wenig ein Demokrat, wie es der Assad ist in Syrien. Oder der Rajoy hier, oder ja. Diese ja. Leute wurden aber gewählt. Aber verstehst du, Werner? Die wurden gewählt. Ja, ja, dann gibt es eine Opposition, also eine sehr starke Opposition in Syrien und jetzt auch in der Ukraine. Und diese Fraktion, diese Opposition besteht aus verschiedenen Fraktionen, ja. Und wer dann am Ende immer mehr Gewicht bekommt innerhalb der Opposition, ist jetzt in der Ukraine, sind diese extremen Nationalisten und Nazis. Und in Syrien eben die islamischen Fundamentalisten. Ja. Und der Westen, im Grunde ist er natürlich gegen Assad und gegen Janukowitsch. Und dann unterstützt er die so ein bisschen, so halbherzig, ja, aber eben mit dieser Konsequenz. Also insofern kann man das vergleichen. Der sogenannte Westen sind natürlich auch hier wieder die Huffington Post-Milliardäre. Und die wollen natürlich jemanden, der ihnen gehorcht. Den ist ein Janukowitsch oder ein Saddam Hussein oder wer auch immer, ist denen total recht, solange er ihnen gehorcht. Sobald diese Leute nicht die Finanzpolitik, die Militärpolitik und die Politik machen, die ihnen vom Internationalen Währungsfonds und von den internationalen Gremien aufgedrückt werden, dann wird dieser Mann zum Feind. Egal, wo der steht, egal wie links oder rechts oder progressiv oder faschistisch der ist, das funktioniert so. Das heißt, Leute, die sie nicht kontrollieren, egal wie die sind, die werden niedergemacht, wenn sie können. Wenn sie nicht können, natürlich nicht. Im Land gibt es eine starke Opposition, im Land gibt es einen bis zur Zerreißprobe angespannten Konflikt, der mittlerweile fast in einen Bürgerkrieg ausartet. Und in so einem Klima ist natürlich immer gut Fischen, im trüben Fischen. Erinnern wir uns, als die sogenannte Orangene Revolution war in der Ukraine. Die Orangene Revolution wurde finanziert von der CIA und von dem Weltwährungsfonds. Da wurden hunderte von Kopiergeräten und Faxen und Computern eingeflogen. Die Fähnchen wurden gedruckt, die orangenen T-Shirts wurden verteilt. Das war alles gemacht. Das war eine Riesensache. Und ich glaube schon, dass man die Massen antreiben kann zu ihrem Verhalten. Das ist leider so, die Masse ist beeinflussbar. Wenn sie sowieso in eine Richtung will, warum soll man sie dann nicht noch schärfer in diese Richtung drücken und ihnen helfen? Massenbewegungen, die hier schon im Keim erstickt werden, durch repressive Maßnahmen, durch Knüppeleinsätze, durch Bußgelder, durch Bespitzelungen, die werden in anderen Ländern gefördert und kommen da vielleicht anderen Leuten zugute. So sieht's aus. Contrabanda FM 91.4, Radio Lliure i No Comercial de Barcelona. Per la llibertat d'expressió, 23 anys. Public Eye Awards für Gazprom und GAP. Greenpeace Schweiz und Erklärung von Bern, EVB, haben am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos den kritischen Publikumspreis an Gazprom und den US-Textgiganten GAP verliehen. 280.000 Menschen haben abgestimmt. Heute wurden die Gewinner des Public Eye Award bekannt gegeben. Die meisten Votings bekam der russische Gasriese Gazprom, weil er als erstes Unternehmen der Welt 2013 begonnen hatte, in der Arktis Öl zu fördern. Bereits in wenigen Wochen hat der Konzern gegen zahlreiche Vorschriften im Bereich Sicherheit und Umwelt verstoßen, teilten die beiden Organisationen Greenpeace Schweiz und die EVB am Donnerstag in Davos am Rande des 44. Jahrestags des Weltwirtschaftsforums mit. US-Konzern GAP wurde von der Public Eye Awards Jury prämiert, weil er sich strikt gegen Reformen bei der Textilherstellung in Bangladesch sträube. Das Unternehmen weigere sich, trotz des folgenschweren Einsturzes von Produktionsgebäuden in Bangladesch mit über 1.100 Toten im vergangenen Mai, das internationale Abkommen über die Verbesserung des Arbeits- und Brandschutzes in dem Land zu unterzeichnen. Neben der Ankündigung der beiden Ausgezeichneten entwickelte sich die Pressekonferenz zu einer spannenden Debatte auch auf Twitter über die Schattenseiten des Wirtschaftswachstums, die zum Teil grenzenlose Macht von Unternehmen und deren oft fehlende Verantwortung gegenüber Menschen und Umwelt. Gazprom erhielt wohl deshalb mit Abstand die meisten Stimmen. Seit November 2013 auf der Webseite des Public Eye Award, der jährlich vom EVB und Greenpeace Schweiz verliehen wird, weil bei der Erstürmung einer Bohrinsel des Konzerns in der Barentssee ein Greenpeace-Schiff von der russischen Küstenwache aufgebracht wurde. Die 30-köpfige Besatzung kam erst nach 3 Monaten wieder frei. In der Hall of Shame der vergangenen Jahre findet man auch Shell, Walt Disney und verschiedene Banken und Kraftwerksbetreiber. Hall of Shame, ein schöner Ausdruck. Eine Nachricht über Greenpeace. Greenpeace e.V. veröffentlicht heute seinen aktuellen Fischratgeber. Die Devise des Ratgebers lautet: Weniger Fisch ist mehr, denn die Überfischung droht. Verbraucher sollten seltener und bewusster Fisch essen. Und wenn, dann zu Fisch aus ökologisch nachhaltigen Fischereien und Aquakulturen greifen. Verzichten sollte man, laut Greenpeace e.V., auf Makrele, Aal und Rotbarsch. Unbedenklich genießen könne man den Karpfen. Viele Bestände sind überfischt und zahlreiche Fangmethoden verursachen massive Umweltschäden. Wer sich jedoch genau informiert, findet noch eine Auswahl, die auf den Teller darf. Das sagt Dr. Iris, Frau Dr. Iris Menn. Die ist Meeresexpertin von Greenpeace. Thema Ernährung. Die Bundesregierung sieht keine Veranlassung für eine klare Kennzeichnung tierischer Bestandteile in Lebensmitteln. Das geht aus einer Stellungnahme an den Bundesrat hervor. Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft argumentiert in dieser Stellungnahme vom 2. Januar, Verbraucher hätten bereits nach geltendem Recht die Möglichkeit, sich anhand von Verkehrsbezeichnung und Zutatenverzeichnis über die Zutaten eines Lebensmittels und somit auch über Inhaltsstoffe tierischer Herkunft zu informieren. Foodwatch hält genau dies für falsch, denn auf der Zutatenliste müsse in vielen Fällen gerade nicht angegeben werden, ob Tierprodukte oder Tierbestandteile enthalten sind. Zum Beispiel bei Aromastoffen, die zum Beispiel Bestandteile von Schwein, Rind, Fisch oder Geflügel enthalten können und beispielsweise in Kartoffelchips eingesetzt werden. Zusatzstoffen tierischen Ursprungs, zum Beispiel Farbstoffe, und Trägerstoffen von Vitaminen, zum Beispiel Gelatine. Auch der Einsatz von technischen Hilfsstoffen tierischen Ursprungs in der Produktion, wie Schweineborsten, als Mehlbehandlungsmittel, müssen nicht deklariert werden. Wer Inhaltsstoffe tierischen Ursprungs meiden möchte, kann das, anders als die Bundesregierung behauptet, weder anhand der Verkehrsbezeichnung noch anhand der Zutatenliste, so Foodwatch. Eine Foodwatch-E-Mail-Aktion an die Bundesregierung für eine bessere Kennzeichnung haben bislang rund 85.000 Bürger unterzeichnet. Das heißt, ein Vegetarier bekommt unfreiwillig von allen Seiten Fleischprodukte, tierische Stoffe praktisch in den Körper geschleust, wenn er irgendwie einen Fruchtsaft trinkt oder auch wenn er Mehl isst und denkt, oh, lecker Mehl, und er weiß gar nicht, dass da über die Schweineborsten alles mögliche tierische Zeug mit drin ist. Unangenehm. Weltweit werden Revolten erwartet. Armut und Rückschritte bei demokratischen Rechten, aber selbstbewusstere und besser vernetzte Bürger. Eine Bertelsmann-Studie prognostiziert, dass sich die weltweite Protestwelle fortsetzen wird. Das könnten wir, ohne Bertelsmann zu sein, auch prognostizieren hier. Die weltweite Revolte. Ich bin dabei, wenn es losgeht. Ja. Also in Burgos, haben wir ja letzte Woche drüber gesprochen, ne? Da war es auch so, ne? Wenn es irgendwo Widerstand gibt, von oben, von der Autorität, kommt dann immer gleich der Hinweis, ja, auf Unruhestifter von auswärts, ja. In Burgos war es genauso, ja. Nur merkwürdigerweise waren dann alle, die von der Polizei festgenommen wurden, aus Burgos selber. Ja, so entlarvt sich diese Propagandalüge von oben. Ja. Also was jetzt halt so langsam rauskommt, was die Burgalesen immer schon gewusst haben, aber was jetzt bekannt wird, weil wir vorher gesagt haben, dieser Zusammenhang der Mächtigen, der Reichen dieser Welt, und dass die Politiker nur die Marionetten sind, die von ihnen kommandiert werden. Das Gleiche wiederholt sich natürlich auch auf dieser lokalen Ebene. Ne? Also in Burgos, da ist der Cacique, der Stadtfürst, ein gewisser Mendes Pozzo. Das ist das eigentliche Machtzentrum in der Stadt. Und die PP und der Bürgermeister, die müssen dann eben nur die Befehle ausführen. Also von diesem Mendes Pozzo, da wird gesagt, dass in Burgos kein Geschäft abgeschlossen wird, hinter dem er nicht irgendwo steckt. Also wenn dieser Boulevard dort gebaut worden wäre, dann hätte er in erster Linie verdient, weil das seine Baufirmen sind. Und dann ist er noch Besitzer der größten Tageszeitung dort. Da wird dann natürlich alles, was passiert, immer aus der richtigen Sicht dargestellt. Ne? Und das Allersüßeste fand ich jetzt dieser Bürgermeister da, der zuerst sich in die Brust geworfen hat und gesagt hat, wir werden nicht zurückweichen, und nach den Protesten dann klein beigeben musste. Da kommt jetzt raus, er wohnt natürlich auch in einer Wohnung, die von diesem Baufirma da, von diesem Mendes Pozzo gebaut wurde. Und er hat dann aber vergessen anzugeben bei seiner Vermögenserklärung, die er machen muss als Bürgermeister, hat er da vergessen, seine Wohnung registrieren zu lassen. Und nachdem jetzt die Leute ihm mehr auf die Finger sehen, hat er das vor ein paar Tagen noch versucht, mit dem falschen Datum nachträglich in die Akte rein zu schieben. Also das Gleiche, was in der großen Politik passiert, wiederholt sich hier. Ja, die Brechtsche Theorie, beziehungsweise der Brechtsche Satz von den kleinen und den großen Verbrechen. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. Sozialleistungen kürzen, Löhne senken und Leute entlassen. Was für ein schöner Sonntag. Wegen großer Unterschiede zwischen Arm und Reich und politischer Missstände wird es nach einer Studie der Bertelsmann Stiftung auch in den nächsten Jahren in vielen Teilen der Welt zu Protesten kommen. In einem großen internationalen Vergleich kommt die Stiftung zum Schluss, dass es in den vergangenen Jahren selbst in zahlreichen Demokratien Rückschritte gab. Als Negativbeispiele in Europa werden unter anderem EU-Mitglieder Bulgarien und Ungarn sowie die Ukraine genannt. Ukraine ist kein EU-Mitglied. In diesem Artikel ist also ein kleiner Fehler. Da könnte man also Spanien noch einsetzen. Die Studie über die Entwicklung in insgesamt 129 Ländern wird heute vorgestellt. Sie liegt der deutschen Presseagentur dpa bereits vor. Grundlage für den sogenannten Transinformationsindex der Bertelsmann Stiftung sind Daten von Januar 2011 bis Januar 2013. Untersucht wurden neben Entwicklung und Schwellenländern auch Staaten in Ost- und Mitteleuropa. Nach Einschätzung der Stiftung gibt es in vielen Regionen der Welt ungeachtet des Wirtschaftswachstums immer noch ein hohes Maß an Armut und sozialer Ausgrenzung und so weiter. Die beten das also alles runter. Nach Einschätzung der Stiftung gab es in 59 von insgesamt 75 untersuchten Demokratien Rückschritte bei vermeintlichen Standards wie faire Wahlen, Pressefreiheit, Rechtssicherheit und Gewaltenteilung. In Europa zählen dazu auch Rumänien, Serbien, Montenegro, Mazedonien, Albanien und das Kosovo. Als einen der Gründe nennen die Experten auch die Euro-Krise und den Zustand der Europäischen Union. Wörtlich heißt es in der Studie, wir zitieren mal, die Mitgliedschaft in der EU hat bisher längst nicht überall die erhoffte Schubkraft für bevölkerungsweite Wohlstandsgewinne und einen schnellen ökonomischen Aufholprozess entfaltet. Das ist die typische Sprache solcher Studienfreaks, die da nach gewählten Worten suchen, um unglaubliche Zustände doch noch irgendwie akademisch zu beschreiben. Besorgt äußert sich die Stiftung über den wachsenden Einfluss des Islamismus in Afrika und Teilen der arabischen Welt. Zudem hätten Länder wie Ägypten oder Libyen im arabischen Frühling zwar demokratische Fortschritte gemacht, gleichzeitig aber an wirtschaftlicher Leistungskraft verloren. Demokratische Fortschritte ist gut. Gerade heute erreicht uns die Meldung, dass in Ägypten jetzt auch der Dschihad losschlägt und die ersten Bomben sind da schon gezündet worden. Auch in Ägypten gibt es jetzt wohl auch Terroranschläge auf die Bevölkerung oder auf wen auch immer. Und dieses ganze blutige Gesumpfe von Terror und Autobomben und irgendwo auf Märkten und sonst wo gehen Bomben hoch, das kommt jetzt leider auch auf Ägypten zu. Das letzte Presseorgan, das wir uns angucken für heute, dann hören wir auf mit dem Katastrophenblock, ist der Spiegel. Terrorangst bei Olympia. US-Sportler sollen auf Nationalfarben verzichten. Terrorexperten fürchten um die Sicherheit der Olympioniken in Sochi. Die US-Regierung ruft die Athleten auf, die Teamkleidung mit der amerikanischen Flagge nur in gesicherten Arealen zu tragen. Für den Ernstfall stehen zwei Kriegsschiffe bereit. Ja. Das heißt, die US-Amerikaner, die selber den Terror in der ganzen Welt säen, die selber foltern und bombardieren mit Drohnen, die regen sich jetzt auf, die haben natürlich Angst. Die haben sich auch aufgeregt, ich weiß nicht, ob du das Sorgengesicht gesehen hast von dem US-Außenminister, als die Folterbilder aus Syrien gezeigt wurden, wie dieser Mann da praktisch seine Krokodilstränen vergossen hat, wo doch bekannt ist, dass das schlimmste Folterland die USA selber sind. Und schon alles vergessen, die Bilder aus Abu Ghraib, die tausende und abertausende Folterbilder von gedemütigten, gequälten und geschlagenen Menschen im Namen der Freiheit. Das ist jetzt vergessen. Jetzt zeigen sie mit den Fingern auf Syrien. Obwohl bei diesen Bildern noch nicht mal sicher ist, woher die überhaupt stammen. Die kommen aus einer Quelle, haha, aus Dubai, Katar und diesem Diktatoren-Sumpf um Saudi-Arabien herum. Das heißt, die kommen direkt vom Wahhabismus. Naja, ich glaube, Katar hat es auch. Also Barca ist mitbeteiligt. Ja, Barca lässt Folterbilder verteilen. Ja, aber wenn diese Geschichten da, wenn die armen US-Sportler jetzt da nicht mit ihrer amerikanischen Flagge rumlaufen können, das ist natürlich sehr schlimm, wenn sie dann Anschläge befürchten müssen. Aber in dem Zusammenhang fällt mir ein, 1988 war ich in Berlin von hier aus kurz und da war gleichzeitig eine Tagung, glaube ich, von der Weltbank war das. Entweder Internationaler Währungsfonds oder Weltbank oder so, und da waren natürlich massenhaft, so ähnlich wie jetzt in Davos, fein gekleidete Herrschaften, sehr wichtige Persönlichkeiten unterwegs, massenhaft, ne? Und dann hatten die Veranstalter intern ihren Teilnehmern ein Handblatt ein Blatt in die Hand gegeben über Verhaltensmaßnahmen, wenn sie durch die Stadt gehen und dann eben sich einen Parker anziehen oder Jeans oder sowas, damit sie nicht auffallen. Ja? So ähnlich ist es da auch. Ja, die Welt ist unsicherer geworden. Auch die deutsche Bundesregierung ruft Reisende auf, ihre Hotelzimmer in Kairo nicht zu verlassen, beziehungsweise in Ägypten, da jetzt in Kairo erneut eine Bombe explodiert ist. Das Auswärtige Amt fordert deutsche Touristen auf, in großen Städten das Hotel nicht zu verlassen. Am Jahrestag der Revolution, an diesem Samstag, wird weitere Gewalt befürchtet. Jahrestag der Revolution nennen die das. Revolution, wir wissen jetzt nicht, meinen die den Militärputsch, meinen die die Wahl der Islamisten oder meinen die eben diese Arabellion, wo die Leute zum ersten Mal auf die Straße gegangen sind. Wir wissen es gar nicht mehr, wenn die sagen, Jahrestag der Revolution in Ägypten. Gut, wir beenden den Katastrophenblock mit einem Lied von Kommando Sonne-Hirnmilch. Ja, Kommando Sonnemilch, das sind alles so 2-Minuten-Stücke, richtig punkmäßig. Das heißt kurze, knallharte Punklieder. Schreckensmeldung für alle Schlagerfans. Der Schlagerinterpret und Schauspieler Fred Bertelsmann ist tot. Arrivederci, lachender Vagabund. Fred Bertelsmann war in den 50er und 60er Jahren einer der erfolgreichsten deutschen Schlagerinterpreten. Der Sänger und Schauspieler verkaufte 40 Millionen Platten. Jetzt ist er im Alter von 88 Jahren gestorben. Wer kennt das Lied nicht? Der lachende Vagabund. Das Lied hat mich reich und berühmt gemacht, sagte Bertelsmann einmal in einem Interview. Die Platte mit dem Titel verkaufte sich 5 Millionen Mal. Der Song war fester Bestandteil seiner Bühnenauftritte und machte ihm Filme, weitere Platten und Musicalauftritte auch in den USA überhaupt erst möglich. Andere Erfolgstitel waren In Hamburg sind die Nächte lang, Arrivederci Roma und Wenn es Nacht wird in Montana. Bertelsmann war in den 50er und 60er Jahren, wie gesagt, einer der erfolgreichsten deutschen Schlagerinterpreten. Der in Duisburg geborene Sänger lebte zuletzt in Berg am Starnberger See. Er war seit 1966 mit der früheren Fernsehansagerin und Schauspielerin Ruth Kappelsberger verheiratet. Im Verlauf seiner Karriere verkaufte Bertelsmann mehr als 40 Millionen Platten. Viele seiner Melodien sind Evergreens geworden. Der Sänger mit Dem sonoren Bariton hatte schon als Kind mehrere Musikinstrumente erlernt. Er besuchte das Nürnberger Konservatorium und die Ufa-Schauspielschule. Mit 9 Jahren stand der Sohn eines Chemikers bei einer Tournee des Nürnberger Kirchenchors von St. Lorenz erstmals auf der Bühne. Entscheidend prägten ihn die Erlebnisse in der US-amerikanischen Kriegsgefangenschaft. Dort lernte Bertelsmann den Swing und die Musik Glenn Millers kennen. Die Amerikaner haben uns Noten und Instrumente gegeben. Die Gefangenschaft war überhaupt der Grundstein für alles, sagte Bertelsmann einmal. Nach der Rückkehr aus der Kriegsgefangenschaft hatte Bertelsmann erst eine Band gegründet und trat dann als Sänger mit einem schwedischen Orchester auf. Um sein Gesangsstudium zu finanzieren, spielte er in Nürnberger Bars Dixie- und Swingmusik. Am Mittwoch ist Bertelsmann im Alter von 88 Jahren gestorben, sagte sein früherer Manager und Freund der Familie, Michael Hilken, der Nachrichtenagentur dpa. Er sei an seinem Wohnort friedlich eingeschlafen. So, und zur Belohnung, liebe Hörerinnen und Hörer, dass ihr das alles über euch habt ergehen lassen, dieser Bertelsmann, gibt es ja zur Belohnung noch ein Sahnehäubchen obendrauf, und zwar, ich suche mal der lachende Vagabund. Das müssen wir jetzt einfach über den Äther schmettern. Hallo, hallo, ich habe hier einfach nur der Lach eingetippt und dann kommt schon der lachende Vagabund, Fred Bertelsmann an erster Stelle. Also, nur der. Dann habe ich einen Raum gelassen, LAC, und dann springt mir schon der lachende Vagabund ins Gesicht. Na gut, dann bringen wir den jetzt auch. Fred Bertelsmann, der lachende Vagabund. Haltet euch fest. Ja, ja. Das konnte nur ich erleben, ich bin ein Vagabund. Selbst für die Fürsten soll's den grauen Alltag geben, meine Welt ist bunt, meine Welt ist bunt. Dann denke ich auch an Tina, sie liebte einen Lord. Aber als sie mich sah, die schöne Signorina, lief sie ihm gleich fort, lief sie ihm gleich fort. Spanien, dann schenkten mir die Wirte dort ohne Geld nichts ein. Doch ihre Frauen, die ich am Tag spazieren führte, schenkten mir den Wein, schenkten mir den Wein. So lacht mir auch noch heute immer ein roter Mund. Und es gibt keine Stunde, die ich je bereute. Meine Welt ist bunt, meine Welt ist bunt. Bin ein Vagabund. Tja, man kann diesem Lied eine gewisse Genialität natürlich nicht absprechen. Ich glaube, ich habe das Lied als Kind gehört, da war ich 8 oder 9 Jahre alt, bin da zu Hause vor diesem alten Radio im Wohnzimmer meiner Eltern rumgehüpft und fand das richtig klasse. Manche Zeilen haben wir natürlich nicht verstanden, warum schenken die dem keinen Wein? Der ist auch so sympathisch und lacht so toll. Die Spanier, kam ich nach Spanien, schenken sie mir nichts ein. Aber dann wurden wir damit getröstet, dass die Spanierinnen ihm dann den Wein schenkten. Und wer weiß was noch? Niemandsland 91.4 FM. Ja.

Eines der schönsten Alben, die mir die letzten Jahre in die Finger geraten sind. Kit Kopphausen, Hier bin ich. Wenn man sich vorstellt, dass der Nils Koppbruch gestorben ist letztes Jahr, dann möchte man immer noch verzweifeln. Was hätte der noch alles Tolles an Musik in die Welt gebracht, in die Welt gesungen? Aber leider sehr früh verstorben mit 48 Jahren. Hola, estáis escuchando Ni Man's Land. Desde las Islas Canarias, un saludo a los maravillosos oyentes. Y aquí os escuchamos. Contrabanda FM 91.4. Worüber wir noch gar nichts gesagt haben, ist die neue CD vom Boss, High Hopes, Bruce Springsteen. Die ist mittlerweile schon seit etwa 10 Tagen auf dem Markt. Man kann sie kaufen. Wenn Bruce Springsteen, zumal zusammen mit der E Street Band, mit einem neuen Album herauskommt, dann stehen die musikalischen Ingredienzien von vornherein fest. Hemdsärmeliger Gitarrenrock mit Blues, Country und Folkwurzeln, wuchtige Produktion, ambitionierte Texte, also im Grunde alles so wie immer. Und das wollen wir auch haben. High Hopes könnte man übersetzen mit hochgesteckte Hoffnungen vielleicht oder große Hoffnungen. Bruce Springsteen wurde am 10. Januar 2014 veröffentlicht und ich werde da wirklich etwas tun, was ich sonst vielleicht gar nicht so oft mache. Das mache ich selten. Ich kaufe mir die Platte. Ich bin nämlich Springsteen-Fan. Ich oute mich hier. Die Frage ist also höchstens, wie gut schlägt sich der Boss diesmal auf seinem ureigenen Terrain? Und da kann die Antwort diesmal nur heißen, hervorragend. Gastgitarrist Tom Morello von Rage Against the Machine sorgt für mächtig Dampf unter der Haube. Die E Street Band rockt wie einst im Mai. Bläser, Streicher und Background Vocals komplettieren den Breitwand-Sound, der aus einem simplen, eingängigen Country-Song eine Rock'n'Roll-Symphonie machen kann, ohne dass dabei der ursprünglichen Song-Idee Unrecht geschehe. Springsteen bedient sich munter bei älteren eigenen Songs, übernimmt und veredelt Fremdmaterial, flirtet vor allem stimmlich mit Bob Dylan und Tom Waits, mixt Gospel mit Hardrock, Folk mit Indie, Hit mit Stacheldraht. Und wenn man dann durch ist, hat man das Gefühl, genau das wollten wir jetzt mal hören. Und zwar genau das. Erstmal gibt's 10 Songs, High Hopes, Harry's Place, American Skin. Übrigens, American Skin ist auch ein sehr ambitionierter Song. Da wird die Geschichte von einem jungen Mann geschildert, der von Polizeikugeln durchsiebt wird. Seine Haut ist, glaube ich, 48 Mal durchschossen von Polizeikugeln. American Skin. Bring some time, maybe live my life. I won't have a wife, I won't have some kids. I won't look in their eyes and know they stand a chance. Zum Schluss etwas Kinomäßiges vielleicht? Kino, ja, Kino auch, aber machen wir es chronologisch. Morgen, Sonntag, gibt es eine interessante Geschichte, vermutlich interessant. Titel: Ich stand auf Schindlers Liste. Oioioi. Ja, und da soll es also offenbar noch einen allerletzten Überlebenden geben, einen 85-jährigen Michael Emge, und der ist in Barcelona und spricht da zusammen mit einer Journalistin über diese, über seine Erlebnisse. Und stattfinden tut es morgen am Sonntag um 12 Uhr schon. Wo? In der Calle Brussi 94. Das ist ein Ort, wo man normalerweise nicht so häufig hingeht. Also ich wenigstens nicht. Die evangelische Kirchengemeinde hier in Barcelona, Calle Brussi 94, 12 Uhr. Also hier in der Ankündigung heißt es, der heute 85-jährige Michael Emge ist der letzte Überlebende von der 1200 Juden, die auf der von Oskar Schindler geführten Liste vor dem Holocaust bewahrt wurde. Und wird veranstaltet, dieser Vortrag, diese Veranstaltung, von wem? Vom KDF. Das heißt aber nicht Kraft durch Freude, sondern heißt Kreis deutschsprachiger Führungskräfte. Das ist vielleicht ein bisschen besser, ich weiß nicht. Also ich habe immer Probleme mit dem Wort Führung. Ne? Führerbefehl, wir folgen und so. Und jetzt gibt es da einen Kreis deutschsprachiger Führungskräfte. Ne? Also gut, aber nicht nur die alleine, sondern auch die Deutsche Schule Barcelona, die Evangelische Kirchengemeinde, Goethe-Institut und unter der Schirmherrschaft des Generalkonsuls der Bundesrepublik Deutschland in Barcelona, Herrn Bernhard Prasak. Aber gut, das sollte uns alles nicht abhalten, da vielleicht doch hinzugehen, wenn es uns interessiert. Also Emge, dieser Mann, der heute 85 ist, wurde damals im Alter von 10 Jahren aus Krakau vertrieben. Sein Vater war Jude, seine Mutter katholische Christin. Und mit 12 Jahren wurde dann auf diese Liste gesetzt und sagt, dass er bis heute nicht weiß, wie er da drauf kam, wer ihn da vorgeschlagen hat. Und dann gibt's Film wieder, Veranstaltungsreihe über den Ersten Weltkrieg im Institut Français in der Carré de Moyen Nummer 8, das ist da oben Ecke diagonal mit Arribau. Und also drei Filme aus Frankreich, drei aus Deutschland. Es beginnt am Dienstag und geht bis Freitag, den 7. Februar. Ja, gut. Das ist's. Gut, das ist schon eine ganze Menge. Also wer sich für diese Themen interessiert, dem raten wir ins Kino zu gehen. Ich habe mir übrigens den Film El Medico, der Medicus, angesehen. Der ist fast 3 Stunden lang. Und ich kann nur sagen, letzte Woche haben wir ihn ja vorgestellt, gut gemachte Unterhaltung, Wer den Roman gelesen hat, wird natürlich enttäuscht sein, aber das ist bei fast allen Literaturverfilmungen so. Aber der Film ist ein spannender, gut gemachter Abenteuerfilm. Sehenswert, würde ich sagen, für Fans von Abenteuer- und Großleinwandkinos. Jo, wir können praktisch rausgehen, aber nicht ohne mal auf die Supermerkel zu hören. Die ist ja noch die nächsten 4 Jahre an der Macht und da gibt es immer etwas, was die in Ordnung bringen muss. Okay, und wieso glauben Sie, dass die Amis Sie ausspähen, Herr Putin? Ich gerade habe erfahren, dass ich überwacht werde von amerikanischen Spionagesatellit. Darauf ich werde sofort reagieren. Und wie? Wie immer, wenn auf mich gerichtet sind Kameras, ziehe ich aufs Hemd. Ja, eine typische Putin-Reaktion, der zieht einfach das Hemd aus. Das macht er ja gerne, man sieht Putin, der lässt von sich ja Fotos verteilen, wie er auf dem Pferd sitzt, wie er irgendeine Machete in der Hand hat und schlägt sich da mit nacktem Oberkörper durch irgendeine Tigerlandschaft. Und das ist eigentlich Herrschaftsmarketing. Hollande und Sarkozy, der hat sich einen super Vibe geholt, eine Schönheit, die dann an seiner Seite sehr fotogen erscheint. Dann ist das das Bild der Macht. Und Putin muss die Russen mit anderen Dingen beeindrucken. Das ist ein Enjoy-Podcast von m-joy.de. Ja, noch ein Globuli. Ein ganz normaler Tag im Kanzlerin. Bundesliga-Rückrunde. Die Partei hat Angst, dass sie von Haushaltsgeräten ausspioniert wird. Ach, deshalb sehen die aus, als hätten sie keinen Rasierapparat, keinen Föhn, kein Bügeleisen. Da klingelt das schwarz-rote Telefon. Was? Heute Abend startet die Bundesliga-Rückrunde? Das ist ein Fall für... Super Merkel ist vorne! Sofort weist die Bundesregierung den DFB auf ein Problem mit der Partie zwischen Mönchengladbach und dem FC Bayern hin. Nur eine Viertelstunde oder so. Hallo? Der DFB verlegt das Spiel nicht vor, nur weil es sich ein paar Minuten mit dem Dschungelcamp überschneiden könnte. Was genau hat der Herr Niersbach gesagt? Nein, basta, auf keinen Fall, niemals. Also auf Windlerdeutsch, wir stehen in Verhandlungen. Ist das kein Problem für Sie? Der Herr Glatzeder ist doch Ihr Lieblingsschauspieler. Ach wo, wenn ich einen ungehobelten Ossi sehen will, der Leute anpumpt, tut's so lange auch der Matthias Sammer. Herr Hoeneß hält sich dahingehend ja leider sehr zurück seit seinem Ärger mit dem Finanzamt. Tja, Herr Steinmeier. Naja, das kommt davon, wenn man seine Steuererklärung vom ADAC machen lässt. Beim FCB ist so schon genug Druck im Kessel. Der Ribéry ist immer noch sauer, weil er die Wahl zum Weltfußballer verloren hat. Also laut dem ADAC hat er die Wahl gewonnen. Jetzt hören Sie mal auf mit dem ADAC. Der FC Bayern hat mit denen überhaupt nichts zu tun, selbst wenn diese Saison was von einer Autopanne hat. Inwiefern? Ach, so wie sich die Konkurrenz anstellt, könnten die Bayern an den Spieltagen morgens auch einfach liegen bleiben. Wir verabschieden uns von allen Niemandsland-Hörerinnen und Hörer. Wir wünschen Ihnen ein wunderschönes Wochenende. Tschüss, Werner. Ciao. Tschüss, bis nächste Woche. Wer noch ein gutes Werk tun will, kann das tun. Und zwar spenden für die Streikkasse der Leute bei Panrico. Die sind jetzt schon über 100 Tage im Streik und haben eine Streikkasse. Brauchen die auch, weil sie sonst kein Geld kriegen. Und das beitragen zu ihrem Kampf gegen Entlassungen, 200 Leute sollen entlassen werden und die Löhne gesenkt werden um durchschnittlich 18%. Zum Boykott darf man nicht aufrufen, also wir mindestens nicht, die Arbeiter von Panrico, die machen das. Deshalb sage ich also nicht, ich kaufe in nächster Zeit keine Bolikau, kauft keine Bolikau, sondern ich sage, ich kaufe keine. Ich auch nicht. Und wir sagen nicht, kauft keine, sondern lasst es. Ja, also ich informiere, was ich tun werde. Ich werde keine Bolikaus, keine Donuts, keine Donettes, keine Grissines kaufen und natürlich auch nicht das Pandemolde von Panrico. Hast du da eine Kontonummer irgendwie, die du angeben kannst? Wenn du schon zum... zu Spende aufruft, dann sag dir mal durch. Die Kontonummer ist 2100, das ist also La Caixa. Dann geht es weiter 3161 38 22000 944 58. Ich sag's nochmal, La Caixa 2100 3161 38